Das Podcast-Versuchslabor. Na, alles gut bei euch? Tja, Mittwoch. Das ist schön. Bergfest, sagt man bei uns. Bei euch vielleicht auch ab und zu, oder? Ja, bald ist die Woche schon wieder rum. Donnerstag ist immer der kleine Freitag, nenne ich den immer. Weil bei uns ist so, am Donnerstag gehen viele Leute abends dann doch schon weg. Das merke ich immer beim Musikmachen, dass dann doch schon mehr Publikum ist als an anderen Tagen. Ja. Es sind Ferien in Bayern. Und ja, wir hatten uns auf so eine richtig schöne, ruhige Woche gefreut. Hatten die Kinder auch gut untergebracht, so ein bisschen Ferienprogramm, alles geplant. Tja, und dann kommst du mittwochs abends nach Hause und es steppt der Bär. Also, ne, war schon abzusehen. Um Mittag rum gab es einen Anruf, dass der Opa im Krankenhaus ist. Ja, also nicht mein Opa jetzt, sondern halt der Opa von den Kindern. Ja, in Bamberg ist er in der Klinik. Und ja, seitdem drehen hier alle frei. Also, das heißt, die Frau KB Music hat dann heute Abend die Kurze mit eingepackt, die Lotte, und ist quasi stehenden Fußes nach ihrer Arbeit losgedüst Richtung Bamberg. Ja, Bamberg, München, weiß ich nicht, was sind da, 250? Glaub so, oder? Roundabout. Kenne ich mich auch nicht wirklich aus, ich fahre ja kein Auto. Ja, und jetzt bin ich mit der Mittleren, mit der Tochter Nummer 2, mit der Hanna, allein daheim. Ja, da war natürlich jetzt riesig was los hier. Koffer packen, schnell noch was essen und dann, ja, auch der Hund durfte auch nicht mit, weil das geht nicht da, wo die übernachten. Und ist bei Bekannten, da ist das mit dem Hund irgendwie schwierig, also ist der auch hier geblieben. Ja, und jetzt muss ich dann auch mal schauen, wie ich das mache. Eigentlich bin ich für morgen und für Freitag noch in meinem IT-Job eingespannt, also inklusive Meetings und hast du nicht gesehen. Jetzt konnte ich schon ein bisschen was verlegen auf morgen, also morgen muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Und dann muss ich schauen, dass ich den Freitag dann vielleicht Homeoffice mache. Das wäre ja ganz günstig, dann ist die Hanna nicht so lang alleine hier. Ja, so geht das immer, ne? Zack, bumm, du planst und dann sieht alles wieder anders aus. Naja, was reg ich mich auf? Das ist halt so, wer Kinder und Familie hat, wird das kennen, dass man da immer mal auch spontan umplanen muss. Ja, so ist das. So, ja, und ich bin jetzt auf dem Weg zum Rewe hier bei uns im Ort, weil ich natürlich auch etwas eilig dann von der Arbeit weg erstmal direkt nach Hause bin, damit ich da noch ein bisschen mithelfen kann beim Packen und Zeug. Ja, dann muss ich jetzt noch einkaufen gehen und auf dem Weg dahin dachte ich, kann ich euch ja mal erzählen, was hier so geht, ne? Ja, ich meine, ein bisschen was brauchst du ja immer, aber ich werde keine Milch kaufen, falls der Podcast das hier hören sollte. Wir haben immer Milch im Haus, weil meine Frau, die arbeitet ja auf einem Bauernhof. Das ist halt der Vorteil, wenn du am Land wohnst, ne? Da kannst du so Sachen dann immer schön einfach direkt mal frisch mitbringen. Ja, der Getränkemann war da. Das war auch ganz gut. Der musste nämlich jetzt schon heute am Mittwoch kommen, weil nämlich tatsächlich meine Augustiner-Reserven ausgegangen sind und das mitten in der Woche. Ja, wie kann das sein? Ja, ganz einfach. Wir haben uns da am Samstag ja getroffen. in der Pott-WG und haben da so ein kleines Sit-In, oder wie sagt man da, gemacht. Und da ging es um Bier. Und da ist dann doch mehr weggekommen wie gedacht. Also musste der Kollege vom Getränkeservice heute schon mal antanzen. Den sehe ich sonst auch immer nur am Wochenende. Ja, also ich fand, das war eine lustige Aktion am Samstag. Also wer das nachhören müsste oder noch nachhören muss oder will, der darf. Wir haben nämlich die ganze Geschichte aufgenommen. Wer ist wir? Also wir, das heißt, der Bobson Bob war dabei, der Planet Kai war dabei und der Hatti von den Hörspitzen, der war auch mit dabei. Und wir haben uns getroffen in der Pott-WG, also da auf Teamspeak, und haben gesagt, wisst ihr was, wir setzen uns Samstagabend mal zusammen, trinken Bier und reden. Also, ich muss sagen, mir hat das riesig Spaß gemacht. Und ja, dann ist es auch kein Schmus oder irgendwas oder so. Also, ja, für mich wirklich eine absolute Ehre, damit so, jetzt nicht böse sein, alten Haudegen des Podcastes da mitmachen zu können und zu dürfen. Also, das war... Ja, also für mich war es wirklich toll. Hat so viel Spaß gemacht. Ja, oder die Themen, das war super. Also überhaupt von Film über, klar, Podcast, über Musik machen, Kinder, Familie, alles. Ich glaube, es ist ziemlich alles dabei irgendwie. Das ist so ein richtig schöner, bunter Reigen von Themen. Ja. 3 Stunden haben wir zusammengekriegt, Jungs. Super. Also an der Stelle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle drei. Also an den Hatti, an den Bob und an den Kai für den schönen Abend. Also, mir hat's mächtig, mächtig Spaß gemacht. Ja, das ist halt diese Podcast-Szene. Das ist einfach schön. Macht mir auch einfach Spaß. Hab natürlich heute auch tatsächlich wieder mal einen Tipp für euch, ganz neu. Und zwar habe ich entdeckt den Podcast von dem Leo. leosalltag.podbean.com. Ich werde das entsprechend irgendwo vermerken auf meiner Seite, dass ihr das einfach finden könnt. Ja, auch ein Personal Podcast. Wie soll es anders sein? Ihr wisst, dass ich diese Sachen unheimlich gerne mag. Und ich glaube, das kann richtig spannend werden. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich sag mal so, dieser Mensch hat Familie. Das ist schon mal immer was ich gerne höre. Ich habe rausgehört, dass er auch Musik macht. Da weiß man aber noch nichts Genaues drüber. Ja, und dann erzählt er halt so, was ihm so passiert auf seinem Job. Ist irgendwo im Einzelhandel, das habe ich schon rausgehört. Irgendwo auch mit Technik, mit Smartphones. Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall mal reinhören. Und was ihr machen könnt, schickt dem Jungen doch mal eine E-Mail. Also der freut sich riesig, wenn der Feedback kriegt. Der ist neu dabei und ja, und wenn wir ehrlich sind, wir freuen uns ja alle, wenn wir Feedback kriegen auf das, was wir hier machen. Das ist ja so für uns fast mehr wert als irgendwelche, also ne, weiß ich nicht, kann nicht für euch sprechen, aber für mich ist das mehr wert, so ein nettes Feedback oder irgendwas, als wenn da einer Geld spendet oder so. Ich meine, dafür machen wir es nicht. Also ich mach's nicht dafür. Ne? Für Geld mache ich andere Sachen. So. Ja, so viel mal dazu. Also, Leos Alltag, der ist auch auf Twitter. Aber das werde ich auch verlinken unten. Und ich habe das Gefühl, das ist auch noch ziemlich neu. Die Followerzahl ist, glaube ich, sogar noch einstellig. Da müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz dringend was machen. Ja, und über Feedback über Twitter finde ich auch immer gut. Das geht schnell und das ist wirklich nicht viel Arbeit, mal da 140 Zeichen da reinzuklopfen irgendwie und zu sagen, ja, super, hier habe ich gehört, freue mich auf die nächste Folge. Also dem Leo mal einen ganz lieben Gruß an der Stelle und ja, ich bin tierisch gespannt, was da noch kommt von dir. Und mein Tipp, Folge 5 anhören. Folge 5, da gibt's nämlich eine ganz, ganz große Überraschung. Also die sollte man auf jeden Fall anhören. Insgesamt hat er zurzeit 6 Folgen, also das ist auch noch locker zu machen, da reinzukommen und das nachzuhören. Denke ich mal, das schafft ihr doch ganz, ganz einfach. Ja, und wo ich dann auch noch kurz was sagen wollte, das große Thema Pottwichteln. Ja, also, wie fange ich an? Pottwichteln ist eine super Idee. Ganz einfach. Ich finde es total klasse. Ja, also diese Idee, wir losen ein bisschen hin und her und der eine nimmt für den anderen eine Folge auf und der weiß nicht, wer das ist und man versucht ein bisschen so in die Richtung zu gehen, wie der Podcast normalerweise läuft, finde ich total super. Also jeder, der sich traut, bitte mitmachen. Also auch da wird es einen Link geben zu dieser Folge. Den packe ich dabei. Den Jingle, den es dazu gibt offiziell, den packe ich jetzt mal nicht dabei. Weil mir ist das zu früh für Weihnachtslieder. Nicht böse sein. Aber ist so. Weil das mit den Weihnachtsliedern, das wird hier sowieso noch ganz, ganz heftig werden, wenn du Kinder in der Schule hast. Mit den ganzen Feiern und alles, was da noch ansteht. Also dementsprechend den Einspieler gibt es bei mir nicht, aber ihr schafft das auch so, das zu finden. Also Pottwichteln. Wer sich traut, wer einen eigenen Podcast hat und da mitmachen möchte, auf jeden Fall anmelden. Es ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Ich glaube, um die 6 Tage sind. Nee, gar nicht, weiß ich, bis zum 9. Bis zum 9.11. Ich weiß, heute haben wir den 4. Also 5. Ja, ich denke mal, wenn einer sich am 10. noch entscheidet, mitzumachen, da wird das auch noch okay sein. Ja, so, ihr hört das vielleicht. Ich bin jetzt gleich angekommen beim Rewe. Das ist hier so die Hauptverkehrsstraße in meinem kleinen Dorf. Und da fahren wirklich unglaublich viele Autos. Naja, ja. Na, dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich für unsere mittlere Tochter noch ein paar Kleinigkeiten einkaufe, wo sie Spaß dran hat, dass sie nicht ganz so traurig daheim sitzt, sondern auch noch was Schönes hat. Und dann, ja, was man halt so macht. Wir werden einen Film gucken, nehme ich mal an, heute Abend. Und ja, morgen muss ich noch mal arbeiten. Mal schauen. Aber wird schon alles gut werden. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Ja. Und wer Lust und Zeit hat, der hört sich noch das, wie haben wir es genannt, Planet Bob Labor an. Macht mal, ist lustig. Also, bis denn dann. Servus, passt auf euch auf. Ciao.